Und Joab, der Feldherr David, sprach zu Amasa: Friede mit dir, mein Bruder. Und Joab fassete mit seiner rechten Hand Amasa bei dem Bart, dass er ihn küssete. Und Amasa hatte nicht Acht auf das Schwert in der Hand Joabs, und er stach ihm meuchlings damit in den Wanst, dass sein Eingeweide sich auf die Erde schüttete. 2. Samuel 20, 9-10. Sehet, dies ist das Haupt Holofernes des Feldmarschalls der Assyrer, und sehet, das ist die Decke, darunter er lag, als er trunken war. Da hat ihn Yahweh, unser Gott, durch Weibeshand umgebracht. Buch Judith 13, 19. Und die Kinder Juda fingen ihrer 10.000 lebendig, die führeten sie auf die Spitze eines Felsens und stürzten sie von da herab, dass sie alle zerschmetterten. 2. Chronik 25, 13. Und David erwürgete der Syrer 700 Wagenführer und 40.000 Reiter. 2. Samuel 10, 18. Und David führete aus der Stadt sehr viel Raub. Aber das Volk darinnen führte er heraus und legte sie unter eiserne Sägen und Stacheln und eiserne Stampfen und verbrannte sie in Ziegelöfen. So tat er in allen Städten der Kinder Ammon. 2. Samuel 12, 30-31. Esther und die Ermordung der Perser. Und Esther verschwieg dem Könige ihre Abstammung und Sippschaft, denn Mardochai hatte ihr geboten, sie solle es nicht ansagen. Und Haman sprach zum Könige Ahasverus: Es ist ein Volk zerstreut unter alle Völker in deinen Landen, dessen Sitten und Gesetze sind anders denn aller Völker, und sie hintergehen die Gesetze des Königs. Der König kann nicht länger dulden, dass es so bleibt. Buch Esther 3, 8. Da sprach der König Ahasverus zu Esther und Mardochai, dem Juden: Siehe, ich habe das Haus Hamans in Esthers Hand gegeben, und man hat ihn an einem Baum gehenket, weil er seine Hand gegen die Juden erhob. So schreibet nun zugunsten der Juden, wie es euch gefällt, in des Königs Namen und siegelt es mit des Königs Ringe, damit es niemand widerrufen könne. Da wurden gerufen des Königs Schreiber, und wurde geschrieben, wie Mardochai gebot, an alle Juden und Fürsten, Landpfleger und Hauptleute in allen Landen von Indien bis zu den Mooren, einem jeglichen Volke in seiner Sprache. Und er sandte die Briefe durch reitende Boten, darin der König den Juden hieß, sich in den Städten zu sammeln und zu stehen für ihr Leben und zu vertilgen, zu erwürgen und umzubringen, alle ihre Gegner samt den Kindern und Weibern und ihr Gut zu berauben, an einem Tag in allen Ländern. Mardochai aber ging aus dem von dem Könige in königlichen Kleidern, gelb und weiß und mit einer großen goldenen Krone, angetan mit einem Leinen- und Purpurmantel. Und in allen Ländern und Städten, wohin des Königs Gebot gelangte, ward Freude und Wonne unter den Juden, Wohlleben und gute Tage, so dass viele Leute zum Judentum übertraten, denn die Furcht vor den Juden kam über sie. Buch Esther 8, 7-17. Also schlugen die Juden alle ihre Feinde mit Erstechen und würgten und brachten um und taten nach ihren Gelüsten an allen, die ihnen Feind waren. Und Esther sprach: Gefällt es dem Könige, so lasse er auch morgen die 10 Söhne Hamans an den Baum henken. Und die 10 Söhne Hamans wurden gehenkt, und sie erwürgeten ihrer Feinde 75.000. Buch Esther 9, 5-16. Und die Juden machten es zur Satzung für sich und ihre Nachkommen und alle, die sich zu ihnen taten, dass sie nicht versäumen sollten zu feiern dieser 10 Tage jährlich, wie es bestimmt wurde. Es sind die Tage Purim, die nicht sollen übergangen werden unter den Juden und ihr Gedächtnis nicht umkommen bei ihren Samen. Buch Esther 9, 27-28. Aber Mardochai, der Jude, war der zweite nächst dem Könige Ahasverus und mächtig und angesehen unter den Juden, weil er seinem Volke große Vorteile gebracht und stets zugunsten redete seiner Stammesgenossen. Buch Esther 10, 3. Verfluchung und Missetaten. Und du wirst ein Abscheu, ein Sprichwort und ein Spott sein unter allen Völkern. 5. Moses 28, 37. Und du wirst unter den Völkern kein bleibendes Wesen haben, und deine Fußsohlen werden keine Ruhe finden. und Yahweh wird dir dort ein banges Herz geben, scheue Augen und eine verdorrete Seele. Und Yahweh wird dich in vollen Schiffen wieder nach Ägypten führen, und ihr werdet euren Feinden als Knechte und Mägde verkauft werden, doch wird sich kein Käufer finden. 5. Moses 28, 65 und 68. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, das ihr genösset seine Früchte und seine Güter. Und da ihr hineinkamet, verunreinigtet ihr mein Land und machet mir mein Erbe zum Greuel. Jeremia 2, 7. Ihr fresset das Fette und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht hüten. Hesekiel 34, 3. Sie achten keines Rechtes und sammeln Schätze von Frevel und Raub in ihren Palästen. Amos 3, 10. Ich schalt den Ratsherren und die Vornehmen und sprach zu ihnen: Wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Nehemia 5, 7. Gehet durch die Gassen zu Jerusalem und schauet und erfahret und suchet auf ihrer Straße, ob ihr jemand findet, der Recht tue und nach Treu und Glauben frage. Und wenn sie schon sprechen, bei dem lebendigen Gott, so schwören sie doch falsch. Nun ich sie gefüllet habe, treiben sie Ehebruch und laufen ins Hurenhaus. Ein jeglicher wiehert nach seines nächsten Weibe wie die vollen müßigen Hengste. Jeremias 5, 1, 2, 7 bis 8. Wehe dem sündigen Volk der Juden, dem Volk von großer Missetat, dem boshaften Samen, den schändlichen Kindern, die von Gott abgewendet sind, und von der Fußsohle bis zum Haupte ist nichts Gesundes an ihnen, sondern Wunden und Striemen und Eiterbeulen. Jesajas 1, 4 bis 6. Deine Großen sind Abtrünnige und Diebesgesellen, sie nehmen alle gerne Geschenke und trachten nach Bereicherung. Den Weisen schaffen sie nicht recht, und der Witwen Elend findet kein Gehör. Jesajas 1, 23. Yahweh hat Ursache, die Kinder Israels zu schelten, denn es ist keine Treue, keine Liebe, kein Wort des Guten im Lande, sondern Gotteslästern, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat Überhand genommen und kommt eine Blutschuld nach der anderen. Hosea 4, 1 bis 2. Sie blößen die Scham der Väter und nötigen die Weiber in ihrer Krankheit und treiben untereinander Freund mit des Freundes Weibe, Greuel, sie schänden ihre eigenen Schwiegertöchter in mit Unzucht, sie notzüchtigen ihre eigenen Schwestern, ihres Vaters Töchter. Sie nehmen Bestechung an, um Blut zu vergießen, sie wuchern und übersetzen einander und treiben ihren Geiz wider ihren Nächsten und tun einander Gewalt und vergessen meiner also, spricht der Herr Yahweh. Siehe, ich schlage meine Hände zusammen über den Geiz, den du treibest, und über die Blutschuld, die in deiner Mitte ist. Hesekiel 22, 10 bis 13. Und werden sie zerstreuen unter der Sonne, Mond und allem Heer des Himmels. Sie sollen nicht wieder aufgelesen und begraben werden, sondern Kot auf der Erde sein. Jeremias 8, 2. Und ich will dich zerstreuen unter die Heiden und dich verstoßen in alle Länder, und ich will deines Unflats ein Ende machen, dass du bei den Völkern musst als verflucht erachtet werden. Hesekiel 22, 15 bis 16.